Hören Teil 2. Sie hören Anweisungen für eine Online-Registrierung an der Fernuniversität. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Fernuni. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fernstudium bei uns entschlossen haben. Mit dieser Videoanleitung wollen wir, dass Sie sich den Weg für die Immatrikulation an unserer Uni sparen und von jeglichem Briefverkehr befreit werden. Wir zeigen Ihnen hiermit, wie schnell und einfach es geht, sich bei uns zu immatrikulieren. Rufen Sie zuerst die Webseite www.fernuni.de in Ihrem Browser auf. Bewegen Sie die Maus über dem horizontalen Menü und drücken Sie auf Anmeldung. Dann wählen Sie den Unterpunkt Studienfächer. Nun sind alle Studienfächer angezeigt, die Sie bei uns frei wählen können. Zu jedem Studienfach finden Sie rote Buttons. Wenn Sie die rechte Maustaste drücken, öffnen sich automatisch Informationsfenster. Suchen Sie Ihr gewünschtes Studienfach aus und drücken Sie auf den roten Button Anmelden. Wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie die Teilnahmebedingungen lesen und per Mausklick akzeptieren. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es keine Zulassungsvoraussetzungen gibt. Sollten Sie keinen Schulabschluss haben, können Sie problemlos das Studium antreten. Danach klicken Sie auf Weiter. Sollte dies nicht möglich sein, schauen Sie sich Ihre Angaben noch einmal an. Es könnte nämlich sein, dass Sie etwas vergessen haben. Das können Sie sehr schnell überprüfen, indem Sie ein weißes, orangefarbiges Kreuz bei den Pflichtfeldern sehen. Überprüfen Sie Ihre Antworten und klicken Sie erneut den Button. Sollte die Korrektur erfolgen, erscheint ein Korrekturzeichen. Nun sind Sie schon fast fertig. Überprüfen Sie in der Zusammenfassung noch einmal Ihre Daten. Sollten Sie Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie auf den gelben Button Änderungen und nehmen Sie diese vor. Falls nicht, klicken Sie auf Weiter. Auf der nächsten Seite können Sie Ihre gewünschte Zahlungsform angeben. Leider können Sie zurzeit aus technischen Gründen nur mit Kreditkarte zahlen. Barzahlung an der Universität selbst oder Überweisungen per Post sind ausgeschlossen. Geben Sie Ihre Kartennummer an und tragen Sie die Summe ein. Danach drücken Sie auf Weiter. Sie erhalten von uns in wenigen Tagen eine Anmeldebestätigung und eine Immatrikulationsnummer. Die Studienmaterialien werden Ihnen in 14 Arbeitstagen zugeschickt. Falls Sie dann noch weitere Fragen haben, würden wir uns auf eine E-Mail von Ihnen freuen. Wir möchten uns nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie ein Studium an unserer Fernuni antreten und wünschen Ihnen viel Spaß.